watching the dust fly. You haven't played for so long. Let's play roller coasters in the sand. So funny, we both know why. Candy in the air. You are aware that I am cut cross-section. You are aware, Grandad Fly. Zum Sunday Service an dieser Stelle, wie immer, halbwegs neue Musik zwischen Pop und Elektronik und auch heute auch zwischen Jazz und Bossa Nova, denn es gibt viel Musik aus Brasilien, zusammengestellt von Soul Jazz Records. Die haben ein paar neue Compilations rausgebracht, zum einen mit brasilianischen Bossa Nova und Jazz, zum anderen auch mit ein bisschen Bossa Nova, ganz klassisch aus den 60ern. Außerdem heute beim Sunday Service Musik von Robert Pollard und von seinen Bands Boston Spaceships und auch die neue Single von Guided by Voices. Die hat Robert Pollard wieder aktiviert in Originalbesetzung. Zudem gibt's Musik aus Jamaica von Studio One Records, auch kompiliert von Soul Jazz. Und natürlich auch, wie immer, die guten alten Indie-Gitarren dabei. Gerade eben ging's los mit Loch Lomond von ihrem Album Little Me Will Start a Storm. Hörten wir den Track Water in Astoria. Und weiter geht's mit dem Peaking Lights. Da gibt's Remixe. Einen davon hatten wir letzte Woche schon mal im Programm. Jetzt gibt's hier einen Track, und zwar Tiger Eyes. der wurde nochmal neu abgemischt von Adrian Sherwood, kennt man von den On You Sound Productions. Das waren die Peking Lights mit ihrem Track Tiger Eyes. Der Song hat im Original schon eine ziemlich gute Dub-Note. Die wurde hier nochmal ein bisschen stärker rausgearbeitet von Adrian Sherwood von den On You Sound Productions. Ein ganz alter Hase aus diesem Geschäft und der weiß immer noch genau, wie es geht. Peking Lights, übrigens eine sehr spannende Band aus Wisconsin kommen sie eigentlich oder sind sie zumindest jetzt ansässig, kommen eigentlich aus San Francisco und haben, wie gesagt, im letzten Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht, war auch hier auch Album der Woche und ich glaube in 2012 hat sich schon wieder was Neues von den Peking Lights angekündigt. Der Track gerade eben von einer 4-Track-EP, die sich da nennt Remixes und genau das ist dort auch drauf. Das Racist sind eine Hip-Hop-Band aus Brooklyn, New York. Die haben mit Relax gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht, produziert unter anderem von Diplo, da waren Leute von Vampire Weekend dabei und auch von den Yesayer. Hier kommen sie mit einem Track vom Album Relax, Das Racist. I'm at the White Castle. I don't see you here, dog. Tiny ass hamburgers, tiny ass cheeseburgers, tiny ass chicken sandwiches. It's outlandish, kid. My trying to speak to the kid in Spanish, kid. Like, que tu quieres? I'm like, where is the bathroom? A hella gotta piss. Where's the bathroom? Ask whom the bell tolls for. Ayo, where you get this place? From the hellhole store? Yo, I'm in the building, building with belding. Ask for whom the bell rings. DR. Something like a neo-rap Zack attack. Finna spark an L and have myself a Big Mac attack. Known to rock the flyest shit and eat the best pizza. Charge that shit to MasterCard, already owe Visa. Catch me drinking lean in Italy like I was Pisa. We could eat the flyest cave-age cheese for she's ma. Yeah, we could eat Brienne as if we care. We could eat Rockfort. Or we could just kick it like Rockports in the periphery of Little Sicily. Little did she know I'm tickling boo. She's so giggly. Catch me solving mysteries like Wikipedia Brown. It's the future, get down. We make a sound even if nobody's around. Like a tree or the tears of a clown. Yo, I'm afraid of clowns, I'm afraid of small towns. Positive energy is something like I'm afraid of all frowns. Catch me at the crib getting light to Jeff Mangum. It's fun to do bad things like rhyme about handguns. If any problem pop off, a Joe Pesci any fool while drinking that pop off. That's cause I'm a good fella, stay about the hood hella much now. But punch clowns if they touch down while I'm eating lunch now, while I'm eating a burger. Metaphysical, spiritual, lyrical murder. The ill 96 manifestable third eye. Abstract backpacks, vegan skateboards, etc. Rap hella much and busted ass debtors with Coretta Scott King. Rap bridge on a duet with T-Pain and Stephen Hawking. I'm not joking, stop jocking, stop talking. Shut up, hush up, please shut the fuck up. Shut up, dude, shut up. That's racist, it's the new cool G rap. Peepers at the Grammys, we'd like to thank G-Chap. We'd like to thank Weed Rap. The best rappers, be real. Jokes, it's us, come on, be real. Second Latin rapper to like the Beatles. But on the real, they swear I'm blacker than Cheeto like Don King. Playing Donkey Kong Country at his cousin's house. You don't even know what it's about. This is panic attack rap, eating four flapjacks. Trap raps, let them free, they always come back to me. The internet told me that that's called love. I'm on the internet cause I'm an internet thug. Himanshu, yes I'm in control man. Pause vibe, emanator, yes I got my soul tan. Soul shine, soul glow, so pomo. Catch me on the south side, kicking it with Shlomo. Kicking it with Gary Soto, all the cholos saying mira el horto. Just because I rock the secondhand Versace, watch me, watch me. The second hand couldn't even clock me. You couldn't see me like a Cuban playing hockey. Cracker in the chocolate, that's human pocky. Papa look stocky, mama look chalky. Me, I look a little something like a young Shock G. Words come through me like I was a walkie-talkie. All I do is open up my mouth and just rock. See, you are not me. Me, I am possibly everything plus everything that is not me. Jokes that is not T. R-U-E, are you understanding everything? Do you got me? Catch me in the trees where it's shady like Lockheed Martin, sparking in the shade of the trees in the park. Be heartbeat, angels stay singing in the dark like the rainbow in the Ronnie James Dio joint. Hit it from the backcourt like it was a three-point. I don't give a fuck, I'm a duck to a decoy. No trust in white-faced man like Geronimo. Tried to go to Amsterdam to threw us in Guantanamo. Rainbow in the Dark hieß dieser Track von Das Racist. Schönes Projekt aus Brooklyn von wirklich einem ziemlich interessanten Album. Relax heißt das Ganze. Die nächsten Künstler kennen sich schon seit über 30 Jahren, aber auch so lange nicht mehr miteinander zusammengearbeitet, vielleicht auch sogar nicht mehr miteinander gesprochen, ich weiß es nicht genau. Die Rede ist von Vince Clarke, der hat damals Depeche Mode mitgegründet, ist dann relativ schnell ausgestiegen, dann war mit Yazoo erfolgreich, mit Erasure hinterher dann auch noch. Und die andere Person, das ist Martin Gore, auch damals natürlich Gründungsmitglied von Depeche Mode und immer noch dabei bei diesen alten Poppern, kann man fast sagen. VCMG nennen sich zusammen, also VC für Vince Clarke und MG für Martin Gore, haben zusammen eine EP aufgenommen. Spock heißt die, davon der Titeltrack. Das waren Vincent Clark zusammen mit Martin Gore, VCMG nennen sie sich, haben ein EP zusammen rausgebracht, Spock, EP One hieß die und Spock auch der eben gerade gehörte Track, ziemlich minimalmäßig das Ganze, was wir dort gehört haben und ich weiß auch nicht, ich hätte jetzt gedacht, die machen vielleicht wieder so ein bisschen Musik wie damals in den 80ern zusammen, aber ich glaube, der Zug ist dann doch abgefahren bei den beiden. Hier kommt der Victorian English Gentlemen's Club. The Victorian English Gentlemen's Club mit ihrem Track Richer Than My Tribe und der Song vom aktuellen Album Back of Meat. Und da gibt es auch schöne Salamischeiben auf dem Cover drauf. Auf jeden Fall nichts für die Vegetarier unter euch. Die Musik allerdings natürlich schon. Boston Spaceships sind eine Band, gegründet vor einigen Jahren von Robert Pollard. Kennt man von natürlich Guided by Voices, hoffe ich zumindest, dass ihr ihn alle kennt. Robert Pollard sind dabei John Moen von den Decemberists, dann Chris Sluzarenko, kennt man auch von Guided by Voices, und die drei haben diverse Platten aufgenommen. Das letzte Lebenszeichen von ihnen nennt sich Let It Beard und hiervon hören wir den Track Blind 2020. Chevy Marigold. Severely mostly Alice Ghostly. Not a mixer of words. Blind 2020, das waren gerade eben die Boston Spaceships. Wie gesagt, Projekt von Guided by Voices, Chefdiktator Robert Pollard. Die Band jetzt allerdings auch zu Grabe getragen. Ihr letztes Album, Let It Beard, erschien irgendwann diesen Sommer. Ich habe sie gerade erst entdeckt, die Platte, beim Plattenhändler meines Vertrauens. Schön als Doppelvinyl mit Clubcover rausgebracht. So gehört sich das Ganze. Ja, warum haben sich Boston Spaceships auf? Warum haben die sich aufgelöst? Das Wort fiel mir gerade nicht ein. Ganz einfach, Guided by Voices sind zurück. Man glaubt es kaum. Nach Jahren des Solo-Tourens und diversen anderen Projekten hat Robert Pollard Guided by Voices wieder belebt. Nicht aber mit einer neuen Band, mit neuen Mitstreitern, wie er das öfters mal gemacht hat, sondern mit dem Original-Line-Up, mit den ganz alten Buddies, mit Tobin Sprout, mit Mitch Mitchell und wer noch sonst alles dabei ist. Ganz, ganz großartig finde ich das Ganze. Im Januar kommt auch die neueste Platte dann raus. Let's Go Eat the Factory. Und davon schon mal für euch die neue Single. Gibt's auch als schönstes 7-Inch Vinyl. Hier kommt Guided by Voices mit Donut for a Snowman. Starts off the day with a Krispy Kreme donut, as sweet as life can get. Runs out to play with the promising uncles who promise her a pet. She likes the good humor man, she likes his song. When everything goes right for her, when everything goes wrong, she turns around at the heart of the drumbeat to let them all check out. Looks what she's found when the gawkers and squawkers exchange their costumes. She loves the good humor man, he says they don't call us that. She run like the wind through the street scene and hand a donut to a snowman. Donut for the snowman. Donut for the snowman. Donut for the snowman. Donut for a Snowman. Guided by Voices waren das. Sicherlich nicht einer ihrer besten Tracks, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auf dem kommenden Album wieder die typischen Guided by Voices 2 Minuten Power-Pop-Songs drauf sein werden. Wie gesagt, Let's Go Eat the Factory erscheint irgendwann im Januar und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe auch, dass die Band mal wieder auf Tour geht. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Anlass, dass Guided by Voices wieder so eine kleine Reunion-Tour gemacht haben und wieder Lust hatten, zusammen zu spielen und dadurch auch wieder so ein bisschen mehr aktiv sind, im Studio waren, neue Platte aufgenommen haben und so weiter und so fort. Wahnsinniges Teil, muss ich euch sagen. Beavis Front sind auch so eine Band, die wahrscheinlich schon genauso aktiv sind, genauso lange aktiv sind wie Guided by Voices. 20, 25 Jahre, schätze ich mal. Nick Salomon ist der Kopf hinter Bervis Front, der auch in wechselnden Besetzungen Platten aufnimmt und auf Tour geht. Neuestes Werk heißt The Leaving of London und davon der Track Speedboat. Der alte Nick Salomon, aka Bevis Front, hörten wir gerade eben. Sein Track hieß Speedboat, das Ganze vom Album The Leaving of London. Und im Januar kommt er auch auf Tour und verlässt mal seine kleine Insel dort drüben auf der anderen Seite des Ärmelkanals. LMO Racetrack sind eine Band aus Amsterdam, deren letztes Album Unicorn Loves Deer wurde in Holland schon, ich glaube, so Mitte des Jahres veröffentlicht oder sogar irgendwann im Frühjahr und jetzt im Herbst erst hierzulande zu bekommen. Wir hören LMO Racetrack mit dem Titel The Moon Rides High. Well, the moon rides high and I break the chain. With mere willpower and I count to minute 17. Captain, where I stand, Captain, where I'm going. search for land, but still at sea. Turn the steering wheel to the left. Situation, complication, I counted a minute 17. Captain, where I stand, Captain, where I'm going, Captain, where I stand, Captain, where I'm going. Well, the moon rides high, shaky like a leaf. I'll tame my wolves, many colored bees. My child, the moon, the river, she pulls it back to me. And if you don't believe, then the love sprawls out. My ship sails out. Rides high and I break the chain. With me will power, and I count a minute 17. Captain, where I stand, Captain, where I'm going, Captain, where I stand, Captain, where I'm going. Well, the moon rides high, shaky. Das war der Track The Moon Rides High von einer wirklich sympathischen Band aus Holland. LM Racetrack nennen sie sich und der Unicorn Loves Deer. Ihr neuestes Werk mit wirklich wunderschönen Pop-Songs, wie wir gerade eben gehört haben. Von Amsterdam geht's rüber in die Staaten zu einem Herrn namens Butch Walker. Bisher mir noch nicht so geläufig gewesen, aber der hat diverse Bands produziert und damit auch zu großem Erfolg verholfen. Weezer zum Beispiel waren dabei, Pink, Katy Perry, Avril Lavigne, also auch ein bisschen mehr die kommerzielle Schiene. Er macht auch selbst Musik, Butch Walker and the Black Widows, so heißt zumindest seine Backing Band The Spade. Sein aktuelles Album erschien Ende November und hier kommt Butch Walker mit dem Track Synthesizers. Everybody's writing songs with synthesizers, but I don't have a synthesizer. I can still get down like Duran Duran in 1985. I didn't name my band after an animal. I don't have any feathers or neon clothes, but I can stay out all night like Sacagawea in a paint fight. Down. mir diese Keyboard-Melodien dort kamen, dachte ich, das wären ja Dexys Midrunners, klang so ein bisschen nach Come On Eileen, aber natürlich weit gefehlt. Butch Walker hörten wir mit seiner Band The Black Widows, Trackies Synthesizers, das Ganze vom Album The Spade. Die nächste Band, auch wieder ein Ein-Mann-Projekt, Christopher Laufman steckt dahinter, Wise Blood heißt sein Musikprojekt, aus Pittsburgh kommt er und hat eine wundervolle EP veröffentlicht. These Things heißt diese, habe ich auch letzte Woche, glaube ich, schon mal vorgestellt. Hier kommt noch ein Track, der heißt Nosferatu. Nosferatu, schöner, verwaschener Sound hier von Wise Blood. Der Track zu finden auf einer, ja, Mini-LP oder EP, These Things heißt diese. 7 Stücke sind drauf und alle wirklich sehr, sehr hörenswert. Ihr hört den Sunday Service, die Playlist der Sendung, wie immer online nachzulesen auf sundayservice.de. Gibt auch ein Best-Gästebuch, könnt ein bisschen lästern und Kritik und Lob geben. Es gibt auch immer eine Platte der Woche, die könnt ihr dort nachschlagen. Die Sendung auch nochmal nachhören, die letzten, wenn ihr möchtet. Also tobt euch aus auf sundayservice.de. Sanjo Perry ist ein Musiker aus Toronto. Der hat früher unter dem Namen Polmo Polpo Musik gemacht, bis zum Jahre 2005. Seitdem nennt er sich Sanjo Perry, also sein richtiger Name. Und mit Impossible Space ist sein neuestes Album erschienen. Jeder Track da drauf 7 bis 12 Minuten. Also auch der nächste Song ziemlich lang. Da heißt es Wolfman. Hier kommt Sanjo Perry, der Track vom Album Impossible Spaces. Today I saw you big as the ocean. Yesterday I was sure I've forgotten how to swim. I jumped right in, you covered me like a lotion. Yesterday I was sure I was losing my skin. The sting of salt, the thrill of devotion. That's the one I trust in coming forward motion. Sometimes I've tried the about the wolf among wolves by my side, one with which I have got it way. Oh, now I know why. The one about the wolf among wolves makes me cry. I see.